herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Fortsetzung.tv. Mit mir hier im Studio Wien wieder der Georg. Hallo. Hallo. Wir reden heute über eine der entzückendsten Serien, möchte ich fast sagen, die derzeit laufen. Man kann sie bei Netflix anschauen. Sie sind in der 7. Staffel, aber bei Netflix gibt es die bis inklusive der 5. Staffel. Großer Vorteil, eine Network-Serie. Dadurch gibt es mehr als 20 Folgen pro Staffel zu was? 20 Minuten? Genau. Also klassisches Sitcom-Format. Half-Hour-Comedy, aber ohne eingespielte Lacher. Ja, also Sitcom im weitesten Sinne eben Half-Hour-Comedy. Genau. Das ist der bessere Begriff. Wobei sie sitzen ja doch relativ viel, weil sie ja in einem gewissen Mockumentary-Format gefilmt werden. Und sie reden immer zu einem fiktiven Interviewer. Es geht übrigens um Modern Family. Ich wollte so eine Art Ratespiel gestalten. Ach so, das tut mir leid. Leute. So ein, diese Spiele, wo du Hinweise kriegst und Hinweise werden immer einfacher. Fangst an mit einem sehr schweren Hinweis. Kennst du diese? Das stimmt, ja. Diese Ratespiele, genau. Also Modern Family, ehrlicherweise muss man sagen, die Familie, die da gezeigt wird, ist nicht wirklich modern, sondern eher ziemlich konservativ, normal, unter Anführungszeichen. Aber würde ich so nicht sagen, weil es geht ja vor allem darum, dass du diese drei verschiedenen Familien hast, die miteinander verwandt sind und angeheiratet. Und da ist die Ausgangslage ja schon spannend. Es gibt die eine klassische Familie mit Vater, Mutter, drei Kinder. Familie Bridget. Eigentlich Bridget, Entschuldige. Bridget Dunphy. Also die Claire Bridget ist verheiratet mit dem Phil Dunphy. Eben die Dunphy-Familie. Dann gibt es den Patriarchen, gespielt von Ed O'Neill, der verheiratet ist mit einer viel jüngeren Frau, gespielt von der Sofia Vergara, die ihr eigenes Kind, die Manny, mit in die Ehe genommen hat. Und dann gibt es noch den Cam und den Mitch, die eben ein homosexuelles Paar darstellen, noch nicht verheiratet. Das war, wie die Serie begonnen hat, noch nicht erlaubt in Amerika. In Kalifornien vor allem noch nicht, ja. Genau. Und dadurch, dass eben der Jay, die Claire und Mitch sind Bridgets und so hast du diese Familie und die Verhältnisse, die sich dadurch ergeben. Und das ist halt schon was man so oft nicht in der Form findet. Okay, wenn man es von der Seite sieht. Auf der anderen Seite, du hast erfolgreiche Männer, Frauen, die zu Hause bleiben und Hausfrauen sind. Du hast ein sehr, sehr klischeehaftes homosexuelles Pärchen, das mag jetzt manchen Leuten in der Realität eventuell entsprechen, aber es viel, viel mehr Paaren entspricht das nicht. Das ist also hier eine klischeehafte und dadurch nicht mehr moderne Darstellung. Du hast Kinder, also vor allem die drei Dunphy-Kinder, die ja absolute Blaupausen sind in allen Familienserien, die du bisher hattest. Du hast den Nerd, du hast die also den intelligenten Teenager, Nerd. Cheerleaderin und du hast den leicht verrückten. Du hast Situationen, wo du dir einfach nur ans Hirn greifst, dass Frauen nicht mit Fernbedienungen umgehen können, nicht einmal einen Fernseher anmachen können. All diese Dinge disqualifizieren, und ich meine, ich könnte jetzt eine halbe Stunde darüber reden, disqualifizieren für mich diesen Titel Modern. Aber nichtsdestotrotz ist es eine unfassbar unterhaltsame Serie, ja. Und darum geht's. Es ist das stimmt. Wunderbarste Unterhaltung. Es geht genau um gar nichts. Außer wie Familien funktionieren und es gibt irgendwelche leicht überdrehten Momente, die auch wieder nur darauf zurückzuführen sind, dass Leute jetzt einmal irgendwie was verheimlichen und nicht drüber reden. Du denkst halt einmal das kurz ansprechen und die Sache wäre erledigt. Mhm. Also diese klassische... Die klassischen Sitcom-Tropes, die halt vorhanden sind. Eben wie du sagst, die Eheprobleme, die sich ergeben, indem der eine versucht, das dem anderen etwas verheimlichen. Aber teilweise lösen sie es halt so extrem lustig, dass es schon wieder überdrüber ist. Zum Beispiel eher einer der ersten Folgen, wo der Phil vor der Claire versucht zu verbergen, dass eine der Nachbarinnen halt besonders attraktiv ist. Und dann, wenn sich die zwei Frauen sehen, was macht der Phil? Er greift der Claire ins Gesicht. einfach um sie wegzudrehen. Das ist so, so hilflos und gleichzeitig so sehr viel. Und was das Ganze noch dazu auflockert, sind eben diese Mockumentary-Interview-Szenen, wo entweder im Idealfall die Witze dadurch entstehen, beziehungsweise eigentlich sogar konterkariert werden und später dann eigentlich nur ergänzen oder unterstreichen. Das finde ich dann eher schlecht gelöst, wo man dann teilweise merkt, sie haben das jetzt erzwungen, dass sie diese Cutaways zu den Interviewsituationen haben. Aber was ich noch ganz kurz zu dem Begriff Modern Family ansprechen möchte, also ich gebe dir recht, und ich dachte auch, dass du eher auf die konservativen Familienbilder zielst, also als die Struktur an sich. Man muss aber auch dazu sagen, dass Modern Family vor 7 Jahren bei ABC gestartet ist und damals für vergleichsweise revolutionär war, wenn man bedenkt, eben, dass das auch schon wieder 7 Jahre her ist und auf einem Network. Also das Mockumentary-Format war das nicht neu, sondern Familienserien waren nicht neu, HVR Comedy war nicht neu. Alle diese Schauspieler, die wir sehen, kannten wir schon aus anderen Serien. Also richtig, wir haben nicht einmal irgendwie, ein paar neue Stars sind dadurch jetzt entstanden oder wurden größere Stars. Aber ansonsten, was war dann die Serie neu? Außer, dass ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ein bisschen kreativeres Schreiben, definitiv, also dass sie wirklich gute, die beiden Autoren haben ja ganz viel Sitcom-Erfahrung und auch immer zusammen, also begonnen haben sie, glaube ich, ihre erste eigene Serie war Frasier, das Seinfeld-Spin-Off, glaube ich, war ihre erste. Cheers-Spin-Off. Cheers-Spin-Off, Entschuldigung, ja. Das war ihre erste gemeinsame Serie. Und danach kamen dann noch ein paar andere, manche mehr, manche weniger erfolgreich, aber die haben auf jeden Fall 15, 20 Jahre Comedy-Erfahrung die bei Networks. Gemacht, ja. Also sie haben jetzt nie so die Milliarden verdient wie Chuck Lorre, aber sie nicht verhungert. Das stimmt. Und das ist jetzt ihr absolutes bisheriges Meisterwerk. Sie heißen Lloyd und Christopher Lloyd und Stephen Levitan. Genau, Levitan, ein schöner Name. Und sie haben ja auch, glaube ich, die ersten 5 Jahre jeweils den Emmy für die beste Comedy-Serie und den Golden Globe für die beste Comedy-Serie gewonnen. Ja, also ganz viel Preise. Ganz viel, auch die Darsteller waren eigentlich, haben fast die ganzen Kategorien besetzt. Sie haben, was ich gelesen habe, war, sie haben, weil sie sich als Ensemble verstanden haben, alles unter Supporting Actor, Nebendarsteller eingereicht. Und da haben sie aber die speziell bei den Männern, also der Ty Burrell und der Eric Overstreet, die den Phil Dunphy bzw. den Cameron Tucker spielen, die haben da jedes Jahr abgeräumt, die beiden. Also der Ty Burrell zumindest 2-mal. Ja, und der Eric Overstreet auch 2-mal. Nein, nur 1-mal. Wir verlinken den Wikipedia. Nein, das steht ja auf Wikipedia. Also egal, auf jeden Fall oft, sehr oft. Und die Julie Bowen hat auch gewonnen, als beste Nebendarstellerin einmal. Und aber was einer der schmerzlichsten ausstehenden Preise ist Ed O'Neill, der bis heute keinen einzigen Emmy gewonnen hat, wenn ich glaube wahrscheinlich nicht mal nominiert, nach 12 oder 13 Jahren Married with Children, eine schrecklich nette Familie und jetzt auch in der Rolle, wo man komplett vergisst, dass er El Bundy war und genauso gut als Jay Bridget funktioniert. Ja. Und da wird er meiner Meinung nach zu sehr übersehen. Er hat auch, ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen außerhalb von Schrecklich nette Familie, das war ein furchtbare B-Movie-Detektiv-Persiflage Fort Fairlane. Kennst du den? Nein. Kann ich nur empfehlen. Es ist ein absoluter, also wenn man so Sachen mag wie Nackte Kanone und also wirklich diese Dinge. Fort Fairlane ist halt so quasi dieser, der Untertitel ist The Rock'n'Roll Detective. Also er ist so eine Mischung aus Fonzie und Columbo irgendwie. Es ist wirklich herrlich. Es ist und da spielt Ed O'Neill einen normalen Polizisten halt quasi. Mhm. Das war das erste Mal, oder einen normalen Detective, der irgendwie durch diesen Privatdetektiv da die ganze Zeit behindert wird. Also da habe ich das erste Mal wahrgenommen außerhalb von El Bundy. Außerhalb von El Bundy. Und natürlich Wayne's World. Den habe ich leider nicht gesehen. Okay. Zurück zu Modern Family. Zurück zu Modern Family. unfassbar lustig. Es gibt, es gibt Weltklasse-Episoden und es gibt Episoden, die einfach nur nervig sind. Also es ist auch ein ständiges Auf und Ab. Es ist auch über die Staffeln gesehen ein Auf und Ab. Das stimmt. Also es fluktuiert und schwankt die Leistung oder das Gesamtpaket der jeweiligen Folge und der jeweiligen Staffel immens. Aber die erste Staffel ist für mich einer der Staffeln für die Insel. Wenn ich so von fünf Serien jeweils nur eine Staffel nehmen dürfte, wäre es die erste Staffel von Modern Family dabei. Definitiv. Erstens, weil sie extrem lustig ist, weil ich die Charaktere wirklich ins Herz geschlossen habe, weil es mir immer besser geht, wenn ich sie sehe. Und zum Beispiel bei mir war es auch so, da gehört ich jetzt ein bisschen ins Persönliche ab, nachdem ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, weil ich am Tag darauf zu Hause wohl fertig war und mir ging es halt wirklich, wirklich nicht gut, aber gleichzeitig wollte ich mich nicht mit mir und mit der Situation beschäftigen. Ich habe einfach die vierte Staffel Modern Family durchgeschaut. Einfach nur laufen lassen, zwischendurch reflektiert natürlich, aber eben da irgendwie diesen Trost gefunden, den ich gebraucht habe und die Aufheiterung, ohne dass jetzt irgendwie zu viel Ablenkung gewesen wäre. Ja. Es ist eine absolute Feel-Good-Serie und ja, es geht wirklich um nichts. Es ist halt diese Familien, die haben weder finanzielle Probleme, noch haben sie irgendwelche anderen Probleme, die man so haben könnte. Es ist einfach eine normale, unter Anführungszeichen, weiße Mittelschichtsfamilie. Gehobene Mittelschicht in Suburbia Los Angeles. Also, genau. Und wenn du, und das ist immer so eine Sache, die ich bei Serien generell immer nicht kritisiere oder zumindest anmerke, dass immer Geld irgendwie rausgenommen wird aus der Situation. Also du sagst, wenn du sowas Ernstes wie Geldprobleme darfst du einfach nicht im Network-Fernsehen transportieren. Also es gibt schon so Momente, wenn eine Hochzeit zu schmeißen ist und sie überlegen sich, können wir uns jetzt das leisten, aber im Endeffekt wird es dann eher ein Riesenfest. Also da geht es dann eher darum, geben wir jetzt $30,000 oder $40,000 aus und nicht darum, können wir uns überhaupt einen Caterer leisten oder müssen wir selber backen? Ja. Solche Sachen. Sie haben andere Probleme. Ja. Das sind auch nur Probleme in Anführungszeichen, aber speziell Jay ist derjenige, der erstens einmal mit der Kultur von der Gloria, seiner Frau und seinem neuen Stiefsohn umgehen muss und mit der neuen Situation und sich auch immer wieder mit der Homosexualität seines Sohnes und dessen Partner auseinandersetzen muss. Und da ist vor allem in den letzten paar Folgen der fünften Staffel, wo es dann tatsächlich zur Hochzeit kommt und sich ganz zuspitzt, finde ich das unglaublich stark behandelt. Mhm. Wo er dann irgendwie meint, wenn sie so sein wollen, wie sie sind, warum kann er denn nicht so sein, wie er ist? Und eben seinen inneren Konflikt haben. Und allgemein diese Vater-Sohn-Geschichten sind immer wieder spannend zwischen den beiden, also zwischen Jay und Mitch, aber auch dann der Phil, der immer wieder die Anerkennung von Jay sucht, von seinem Schwiegervater, und Phil und Luke, die eine sehr innige Beziehung haben, sehr cool, also der Phil sagt, I'm a cool dad, a text, LOL und dergleichen, aber irgendwann werden die auch Erwachsener, und das ist dann für mich auch im Laufe der Serie, wird's eigentlich, dreht sich dann um, dass ab der fünften Staffel die Geschichten der Kindergeneration spannender ist, wo sie dann eben ins Teenageralter alle schon kommen oder drin sind, bis auf die Lilly. Aber die finde ich einfach nur anstrengend. Da haben sie ja so einen schönen Zeitsprung gemacht zwischen vierter und fünfter Staffel, dass sie auch, weil da war, hast du einige Wachstumsschübe gesehen bei den Kindern, also da musste man quasi das alles irgendwie mitbekommen, und das ist bei Kinderdarstellern immer ein Problem. Weil du das ansprichst, Christopher Lloyd und Stephen Levitan haben gesagt, sie waren so kurz davor, die Serie als Zeichentrickserie zu machen, weil sie nicht mit Kinderdarstellern drehen wollten, und waren dann überglücklich, dass sie tatsächlich Schauspieler gefunden haben, die die Rollen so gut ausfüllen. Mhm. Und zum Beispiel der Luke, der eben diesen leicht dümmlichen, sagen wir, er wird ja auch dümmlich gezeichnet, diesen Sohn spielt, ist in Wirklichkeit bei der Mensa, also der Schauspieler, diesem Club für Überbegabte. Die sind, also die, es sind ja vier, dann kommt Lilly dazu, also Lilly ist ja jetzt ab der dritten Staffel ist sie ja auch wirklich gut artikulationsfähig und okay, sie ist halt wirklich noch ein sehr kleines Kind und dadurch halt auch schauspielerisch einfach ist nicht so viel möglich, aber in diesem Rahmen funktioniert das. Und es gibt auch, ich meine, ob sie nervt oder nicht, es gibt ein paar entzückende Szenen mit ihr und ein paar wirklich, wirklich gute Witze. Mhm. Also das ist schon okay. Und Joe wird ja als nächstes auch noch, wie gesagt, er ist jetzt schon kein Baby mehr. Also er ist noch nicht, er spricht noch nicht so wirklich, aber er ist auf jeden Fall kein Kleinkind mehr. Und er wird jetzt dann, wie gesagt, ich habe die 26. Staffel noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da spätestens ab dann, je nachdem wie viel Sprünge sie da jetzt zeitlich wieder gemacht haben, dann eher die Rolle einnimmt, die Lily hatte. Und Lily wird ungefähr in dem Alter sein, das Luke am Anfang hatte, also so, genau so. 10 oder so. Ja. Zwischen 8 und 10, ja. Und dann hast du 5 Kinder, was sie hat wirklich eine, also 5 Hauptrollenkinder, vor allem, was natürlich eine immense Menge ist, wobei die, ach Gott, wie heißt sie denn? Die älteste. Die Hayley. Hayley. Sarah Hyland. Ja, kein Kind mehr ist. Sie schaut halt einfach noch so jung aus. Aber sie ist natürlich schon im College, jetzt in der. Schon drüber hinaus. Also jetzt, ja, aber. Und sie ist für mich. College-Alter, ja. Jetzt in den neuen Staffeln sogar der interessanteste Charakter, wo sie dann eine neue Liebschaft beginnt. Und weil du eben das ansprichst, mit diesen vielen Charakteren, man merkt, dass sie irgendwann 6., 7. Staffel zu viel auf einmal wollen und versuchen, alle Charaktere gleich zu behandeln und das dann oft nur mehr ein Kuddelmuddel wird und dramaturgisch nicht immer funktioniert. Du kannst ja nicht jemanden rausstreichen, das ist ein Problem. Ja, aber sie haben es auch vorher geschafft, ich bin mir nicht ganz sicher, wo dieser Knackpunkt war, wo die Writer nicht mehr den Zugang gefunden haben. Vielleicht einfach, weil ihnen die Geschichten ausgegangen sind und sie das immer toppen wollen. Daran kann es liegen. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich, wirklich lustig. Und da möchte ich auch nur kurz 2 Anekdoten dazu erzählen. Nämlich einmal habe ich bei einer Szene von Modern Family so laut gelacht, also laut und hoch vor allem, dass sie meinen eigenen Ohren wehgetan hat. Und ein anderes Mal habe ich meinen Freunden erzählt, ich bin mir sicher, meine Nachbarn sind schon wütend auf mich, wenn ich so am Sonntagabend vorm Schlafengehen noch eine Folge Modern Family anschaue und die das durch die Wände hören. Die glauben bestimmt, ich halte mir Hyänen oder so. Weil sie so extrem lustig sein kann. Und wir übertreiben nicht, ja. Also es ist wirklich, ich hatte ähnliche Momente, ich habe einfach schallend gelacht und es ist auch so einfach over the top. Ja, ich kann es nicht anders erklären. Es ist keine Realität. Es ist einfach nur, jeder kennt Familien. Jeder hatte ähnliche Situationen, die völlig normal sich in Luft aufgelöst haben. Und hier ist es halt, wie wäre es denn, wenn wir das Ganze so extrem steigern und das präsentiert von hervorragenden Schauspielerinnen und Schauspielern und auch noch das Geld dafür ausgeben, dass wir riesige Sets im Hintergrund bauen können. Eine der großartigsten oder eine Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, obwohl sie jetzt gar nicht so lustig war, nur um zu erklären, muss in der 5. Staffel gewesen sein. Es gibt in dieser Familie also ein bisschen eine Trennung zwischen den, oder sie trennen sich selber in eine Gruppe der Intellektuellen. Und diese 4 Intellektuellen der Familie gehen gemeinsam ins Museum. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Also Mitch, Cam, Manny und Alex. Und du weißt wie du die Figuren kennst, was die Abstufung der Intelligenz ist. Und sie sind sich dessen bewusst. Und Mitch ist der quasi, der sich bewusst ist, dass es die Nummer 4 von diesen 4 ist. Und er will dann irgendwann gehen, weil ihm das zu weil er nicht mehr als der Blöde sein will. Und Cameron sagt, nein, bleib da, wenn du gehst, bin ich der Blödeste. Und dann geht Cam und Manny sagt, wenn du gehst, bin ich der Blödeste. Und dann verabschiedet sich Manny und Alex sagt, Gott sei Dank muss ich mich jetzt nicht mehr dumm stellen. Ja. Das ist so großartig. Das ist super. Und das ist so eine dieser Szenen. Und sie reden das dann, also du hast die Situation im Museum, du hast, wie diese 4 das uns in die Kamera erklären, und das ist auf sowas muss man einfach mal kommen. Und es geht da um gar nichts. Außer um eine Familiensituation, dass einfach Leute unterschiedlich sind und wie gehst du damit um? Und das ist sowas, was jeder kennt. Und das ist in diesem Fall ist es halt so, alle tun so, als würden sie jetzt ins Museum gehen, aber Alex ist eigentlich die Einzige, die sich dort wirklich auskennt und alle anderen faken. Ja. Halt auf verschiedenem Niveau. Und großartig. Großartig. Kann jeder mitfühlen. Und das macht die Serie so populär. Sie ist eine der... Also inzwischen ist die zweite und dritte Staffel waren in den Top 20 der erfolgreichsten Programme in den USA. Ja. Inzwischen ist sie wieder abgestürzt auf Top 50, aber immer noch. Was aber in den USA nämlich gut ist, weil so viel wie dort läuft. Also. Es war auch eine Zeit lang neben Big Bang Theory die erfolgreichste Comedy-Serie eben. Oder eben Network. Wie immer, dass ich teilweise sogar den ersten Platz streitig gemacht. Ist aber eben im Vergleich zu Big Bang Theory von den Kritikern geschätzt und allgemein als, ich sage mal, unter Anführungszeichen intelligenter gewertet. Das definitiv. Aber der Unterschied in den Ratings ist trotzdem noch gewaltig. Also Big Bang, aber dass er allein rankommt, ja, ohne eine Chuck Lorre-Sendung zu sein. Ja. Und das ist eine... Ja, wie gesagt, man hat dann immer, ich muss auch ehrlich sagen, als die fünfte Staffel vor kurzem auf Netflix online kam, ich hatte die auch in einem Tag durchgesehen, weil es einfach so, wie gesagt, 20 Folgen zu 20 Minuten ist es sehr schnell durch. Mhm. Und es ist halt wirklich hochgradig unterhaltsam. Wobei ich kann mich noch erinnern, wie ich es wöchentlich geschaut habe, wie gesagt, so wie es in Amerika veröffentlicht wurde, das macht auch Spaß, wenn man sich so richtig drüber freuen kann. Und das war eine der wenigen Serien, wo ich mit Freunden immer reden konnte. So, hast du die neueste Folge gesehen und das ist passiert? Und das ist ja auch was Tolles. Bin froh, dass es auf Netflix ist, natürlich. Aber die aktuellen Staffeln versuche ich noch immer wöchentlich zu schauen. Ja. Nein, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das gut im Paket. Für mich ist das... also ich habe mit diesem wöchentlich schauen... Unreal zum Beispiel, weil wir das letztes Mal besprochen hatten, da... wurde ja die Folge immer 3 oder 4 Tage später auf Amazon veröffentlicht. Da fand ich das zum Beispiel mühsam. Da habe ich dann immer, ehrlich gesagt, 3 Wochen gewartet. Dann habe ich 3 Folgen am Stück angeschaut und wieder 3 Wochen gewartet. Also weil es einfach zu blöd war, speziell, wo es so kompliziert wurde in der zweiten Staffel, dann einfach zu warten. Und das hätte ich bei Modern Family, also ich mache das schon, wenn ich es nicht, keine andere Möglichkeit, aber Netflix veröffentlicht ja auch Better Call Saul zum Beispiel, da mache ich das. Mhm. Weil das auch von dieser Qualität ist. Bei Better Call Saul speziell in der zweiten Staffel auch immer drauf gefreut. Also da, das war die Serie, wo ich wirklich gesagt habe, das schaue ich mir am Dienstag dann an, genau, oder am Montag, wenn es da ist. Und das wurde auch relativ schnell veröffentlicht. Aber da muss ich sagen, ich habe jetzt nicht das dringende Bedürfnis, mir sofort die 6. und 7. Staffel zu organisieren. Ich kann warten. Gleiches auch bei Archer, wo ich ja auch, da ist jetzt die 7. Staffel auf Netflix gekommen und da habe ich auch jetzt ein halbes Jahr gewartet. Okay. Und nicht, obwohl ich auch dort schallend lacht die ganze Zeit, obwohl die 7. Staffel wieder ein bisschen schlechter ist, aber dass auch für mich diese humoristischen Punkte im Jahr sind, wo ich sage, einfach einen ganzen Tag lachen, es ist ein ganz schön wertvoller Polster und ich könnte das auch jede Woche 20 Minuten haben, muss man halt überlegen, wie man das möchte. Aber stimmt, so wie du es gesagt hast, habe ich es bei Modern Family auch oft gemacht, so 3-4 Folgen und dann wieder Quartier der Monate, wieder 3-4 Folgen. Das stimmt schon. Ja. Und sonst läuft es auf RTL Nitro, die irgendwie die deutsche Erstausstrahlung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Synchro funktioniert. Ja, ich tue mir sowas überhaupt nicht mehr vorstellen, ich schaue es mir einfach gar nicht an. Abgesehen davon, aber selbst wenn man sagt, weil RTL Nitro ist ja ein Spartensender und dort, glaube ich, funktioniert es nicht sonderlich gut, wo man sich eher fragen könnte, warum eine so tolle, in Amerika erfolgreiche Serie bei uns überhaupt nicht aufgeht. RTL Nitro zeigt ja viel, also hat generell viele amerikanische Serien im Programm und die es nur dort zu sehen gibt. Also insofern muss man ihnen ja dankbar sein, dass die überhaupt die Sendefläche zur Verfügung stellen. Andererseits muss man halt sagen, ich glaube, RTL kauft wie alle Sender alles immer in Paketen ein und ich glaube, sie wollten einfach wahrscheinlich von ABC keine Ahnung was haben und irgendwelche Shonda Rhimes Sachen und haben dann Modern Family mitnehmen müssen. Und RTL Nitro ist, ich weiß nicht genau, was das Konzept des Senders ist, aber auf jeden Fall passt es dorthin, eine Comedy, ja. Comedy männlich, genau. Ja. Also, so wie er Pro7-6 hat, was ja Drama weiblich ist, insofern... Tendenz, weil Modern Family ist genauso für weibliche Zuseherinnen. Absolut, absolut. Ja, absolute Empfehlung auf jeden Fall. Ja, wir, kann ich nur unterschreiben. Wir sind sehr glücklich damit. Und wie gesagt, man kann drüber reden, über den Modernitätsaspekt und über die Darstellung der weißen, klischeehaften Oberschichtsfamilie und wie viel das alles überhaupt modern sein kann. Da gibt es aber, wenn ich da noch Literatur dazu finde, werde ich das gerne verlinken. Ja. Aber schaut es euch an und ich glaube, in dem Fall gilt Unterhaltung UVE in dem Fall. Es ist ja Qualität auch dabei. Ja. Und zumindest die erste Staffel oder den Piloten, das ist ja auch das Tolle bei der Serie, dass nach dem Piloten weißt du, ob es was ist für dich oder nicht. Die muss nicht reinkommen. Der Pilot ist einer der besten, die ich kenne in dem Genre. Ja. Danke fürs Dabeisein. Wir sind zu finden auf fortsetzung.tv und wir beide sind auch auf Twitter. Genau. Wir freuen uns über Kommentare, Anmerkungen, Meinungen, Gegenmeinungen, am allerliebsten sogar. Synchronisierungsdebatten. Und nur Zitate austauschen. Und schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Bis bald.